Wir werden sehen, ob du das zweite meistern wirst, sprach der König. Er ließ Kreatius sogleich an Bord eines Raumseglers schaffen, der nun dem Mond entgegenstrebte. Dies war ein wüster Himmelskörper, ein kahler Schädel, der wilde Felsen fletschte. Hier warf der Kommandeur des Raumseglers Kreatius auf die Felsen ab und sagte zu ihm, »Komme von hier fort, wenn du kannst, und erscheine morgen Mittag vor dem Angesicht des Königs. Wenn dir dies nicht gelingt, wirst du umkommen.« Denn sollte auch niemand Kreatius holen kommen, um ihn auf der Folter zu bestrafen, so konnte dieser in einer so schrecklichen Wüste nicht lange durchhalten. Sobald er allein war, begann er, den übles verheißenden Platz zu untersuchen, auf dem er ausgesetzt worden war. Er wollte zu den bewährten Fünkchen greifen, doch er fand sie nicht. Offenbar hatte ihm während seines Schlafes jemand auf königlichen Befehl die Kleidung durchsucht und das rettende Döschen gestohlen. »Gut steht die Sache nicht«, sagte sich Kreatius. »Aber ganz schlimm steht sie auch wieder nicht. Denn erst dann hätte ich unweigerlich verspielt, wenn die mir auch den Verstand gestohlen hätten.« Auf dem Mond gab es einen Ozean, der war aber ganz zugefroren. Der Konstrukteur spitzte sich einen Flintbrocken zu. Damit hackte er viele Blöcke aus dem Eis und errichtete daraus so etwas wie einen emporstrebenden Turm. Dann hieb Kreatius aus einem Eisblock eine Linse und sammelte darin die Sonnenstrahlen, so dass sie auf den gefrorenen Meeresspiegel fielen. Und da im Brennpunkt alsbald Wasser erschien, schöpfte Kreatius dieses mit den Händen ab und klatschte es gegen den Eisturm. Im Abfließen gefror das Wasser, verfugte die Eisblöcke und verlieh ihnen eine glatte, glänzende Außenhülle. So hatte der Konstrukteur zuletzt eine Kristallrakete vor sich, die aus weißem Eis errichtet war. »Das Schiff hätten wir«, sagte er. »Jetzt brauchen wir nur noch den Antrieb.« Er suchte den ganzen Mond ab, doch von Uran oder anderen kraftvollen Elementen ließ sich keine Spur darauf finden. »Pech«, sprach Kreatius. »Da hilft nichts, ich muss meinen eigenen Verstand annagen.« Und er öffnete sich den Kopf. Das Gehirn darin war nämlich nicht aus Materie gemacht, sondern aus Antimaterie, und fortbestehen konnte es lediglich dank der feinsten Feinschicht magnetischer Abstoßung zwischen den Schädelwänden und den denkenden Kristallhalbkugeln. Kreatius schnitt ein Loch in die Eiswand, bestieg die Rakete, schloss es hinter sich zu, goss Wasser darauf, damit die Tür zufröre, setzte sich auf den eisigen Grund, brach aus dem Kopf einen Krümel so klein wie ein Sandkorn und schleuderte dies unter sich auf das Eis. Sogleich durchblendete den Eiskerker ein furchtbarer Blitz, die Rakete erbebte durch und durch und aus dem Loch, aus dem durchstoßenen Boden schossen Flammen. Doch nicht für lange reichte dieser Schwung. Kreatius musste sich nochmals den Kopf zerbrechen und sogar ein drittes und ein viertes, schon beunruhigt, weil das Hirn spürbar kleiner und demzufolge ein wenig schwächer wurde. Doch just zu diesem Zeitpunkt erreichte die Rakete die Planetenatmosphäre und begann zu sinken. Die Luftreibung taute die Rakete auf, so dass sie immer kleiner wurde, aber auch immer langsamer fiel. Zuletzt blieb von ihr ein verrußter Eiszapfen übrig, doch in eben diesem Augenblick trat Kreatius mit beiden Beinen auf festen Grund, verschloss sich den Kopf, rückte ihn zurecht und ging schnell zum Königsschloss, denn die Zeit drängte schon und die Uhren schickten sich an 12 zu schlagen. Der König erstarrte. Seine Wangen und Augen sprühten Funken. Von siedender Wut enthärtet verdunkelte sich seine Stirn. Denn er hatte fest geglaubt, es gebe keine Rückkehr für Kreatius, dem er ja die hilfreichen Fünkchen geraubt hatte. Er selbst hatte sie samt dem Döschen in die Schatzkammer sperren lassen. »Gut«, sprach er, »mir soll's recht sein. Nun die dritte Probe. Die scheint mir ziemlich leicht. Ich werde die Stadttore öffnen. Du sollst hinauslaufen und auf deine Spur hetze ich eine Meute von Jagdrobotern. Die sollen dich einholen und mit ihrem Stahl in Stücke reißen. Bringst du es zu Wege, ihnen allen zu entwischen, und stehst du morgen um diese Zeit hier vor mir, dann sollst du frei sein.« »Gut«, erwiderte der Konstrukteur, »aber vorerst bitte ich um eine Stecknadel.« Da lachte der König. »Mir soll's recht sein, damit du nicht sagst, ich hätte dir eine Gnade verweigert. Gebt ihm sofort eine goldene Stecknadel.« »Nein, Majestät«, entgegnete Kreatius, »ich bitte um eine gewöhnliche, eiserne.« Und als er eine bekommen hatte, lief er aus der Stadt hinaus, so schnell, dass ihm davon der Wind um die Ohren pfiff. Boshaft lachte der König, der von der Befestigungsmauer herab diese große Eile beobachtete, denn er war überzeugt, die werde dem Konstrukteur nichts nützen. Der aber rannte, dass die Fußsohlen Sandwolken aufwirbelten, und richtete sich immerfort nach Westen. Solcher Art schnitt er die magnetischen Kraftlinien des Planeten, und bald war die Stecknadel magnetisiert. Als Kreatius sie an einen Faden hängte, den er aus seinem Gewand getrennt hatte, da drehte sie sich und wies nach Norden. »Einen Kompass hätten wir schon.« »Immerhin etwas«, sprach der Konstrukteur und spitzte die Ohren, denn der Wind trug schon das Geräusch wilden Galoppierens herüber. Ja, aus den Stadttoren stürmte das Rudel der eisernen Roboter, laut schnappten sie und schlugen an und jagten hinter Kreatius drein. Er sah die Staubwolke am Horizont aufsteigen. »Wenn ich meine Fünkchen bei mir hätte«, sprach Kreatius, »dann käme ich schnell mit euch zu Rande, ihr regsamen Nägelchen. Doch so oder so werde ich mit euch fertig. Und du verhilfst mir dazu, liebe Stecknadel.« Und er lief weiter, so schnell er konnte, und sah achtsam nach den Ausschlägen der Nadel. Die königlichen Hatzmeister hatten die Meute so gut auf seine Fährte gehetzt, dass alle Roboter schnurstracks, meteorstracks voranstürmten. Als der Konstrukteur sich umblickte, sah er, dass sie ihn im Nu einholen mussten. Denn das waren Jagdroboter mit Hochspannung und hurtigem Gang, eigens für Verfolgungsjagden geschult. Die Sonne schaute rostrot durch das Sandgewölk, das unter ihrer aller Galopp emporwogte. Man konnte nur hören, wie sie blindwütig mit den Getrieben knirschten. »Die Gegend da ist eine rechte Wüste«, sagte sich der Konstrukteur, »aber mir scheint, hier in der Nähe muss irgendwo ein Eisenerzbergwerk sein.« Die Stecknadel zeigte ihm dies, denn sie wich ein wenig von der bisher eingehaltenen Nordrichtung ab. Er lief also in die angezeigte Richtung und erblickte bald einen Schacht eines längst aufgelassenen Bergwerks. Kein Stein kollert so schnell eine Felswand hinab, wie Kreatius in die dunkle Kluft kollerte. Nur den Kopf, den kristallenen, der leicht hätte zersplittern können, den hatte er noch rasch mit den Gewandschößen umwickelt. Die Roboter erreichten die leere Schachtöffnung, heulten einstimmig eisenstimmig auf, weil sie die Fährte witterten, und plumpsten ihm nach. Der Konstrukteur aber sprang auf die Beine und flitzte der Nase nach die in Magneteisenstein gehauene Strecke entlang. Dies tat er jedoch gar seltsam. Bald trippelte er, bald hüpfte er, als wäre ihm fröhlich zumute, und stampfte auf, wie beim Tanzen. Mit den Schubeschlägen schlug er Feuer, und ein entfaltetes Tuch schüttelte er gegen die Felsen. Da erhob sich rostiger Staub und füllte als einheitliche Wolke den Felsstollen aus. In dieses Gewölk platzten die Roboter hinein. Sogleich gerieten ihnen feinste Eisenspäne in die Gliedmaßen, so dass die Gelenke knarrten und drangen auch in die schweren Hirngehäuse, so dass Funken vor den Augen tanzten. Das Eisenpulver bestäubte Stromwender, Kontakte und Relais. Und so liefen die Roboter immer langsamer, von Kurzschlüssen geschüttelt wie vom Schluck auf, und manch einer rannte völlig belämmert mit dem Kopf gegen die Wand, bis auf dem zerplatzten Visier die Drähte hervorschnellten. Und wo ein Roboter fiel, dort trampelte ein anderer über ihn hinweg, nur um selbst gleich holterdiepolter hinzupurzeln. Andere aber verfolgten Kreatius weiterhin, und er selbst wühlte unausgesetzt die eiserne Staubwolke auf. Noch keine Meile weit war er gelaufen, da rannten nur noch drei verbeulte Eiserne hinter ihm her. Doch auch diese torkelten wie im Rausch und prallten mit solchem Getöse zusammen wie leere Eisentonnen, die jemand gegeneinander rumpeln lässt. Im Dunkeln blieb der Konstrukteur stehen. Er gewahrte, dass ihm zwei noch nachrannten. Offenbar hatten sie besser abgedichtete Köpfe als die übrigen. »Miserable Qualität, diese Meute«, sagte er sich. »Nur zwei fürchten den Staub nicht. Doch auch sie müssen überwältigt werden.« Er warf sich zu Boden, wälzte sich über und über im Eisenpulver, lief den Jagenden entgegen und rief dröhnend, »Halt! Auf Befehl des Königs Biskala!« »Wer bist du?« fragte der erste Roboter und sog Luft in die Stahlnüstern ein. Aber er roch nur Eisen, sonst nichts. »Ein Roboter bin ich, gehärtet in Feuern, Strom durchströmt und fernzusteuern, voll Nieten und Verbindungen, voll Wicklungen und Windungen. Präsentiert euch Niet an Niet, und nun wartet, was geschieht. Mit den Gusseisenglotzaugen gafft auf mich Helden voll Waffen und Kraft. Ja, mein stählerner Geist sprudelt Licht, so wie Zweier aus Gusseisen nicht. Eure Spulen strengt an, dass sie knacksen, bei mir gibt's keine Faxen. Und wer mir aufs Wort nicht pariert, das elektrische Leben verliert. Ja, was sollen wir denn eigentlich tun? Fragten die Roboter, denn die Worte des Konstrukteurs hatten sie ganz duselig gemacht. Niederknien sollt ihr, erklärte der Konstrukteur. Da polterten sie nieder. Er aber bückte sich sogleich und stach ihnen nacheinander die Stecknadel in den Kopf, so dass der violette Schein zitternder Funken die Felswände erhellte. Beide Roboter fielen knacksend um, denn Kreatius hatte sie kurzgeschlossen. Biscala denkt wohl, ich käme allein zurück, wenn überhaupt, sprach Kreatius. Er ging von Roboter zu Roboter, öffnete alle Köpfe und verband die Stahldrähtchen anders. Und als die ganze Meute erwacht war, gehorchte sie nur noch ihm. Da stellte er sich an die Spitze der Heerschar und marschierte auf die Hauptstadt los. Im Schloss befahl er seinen Eisensklaven, den König zu ergreifen, entthronte ihn, öffnete die Schatzkammer allen Untertanen des Grausamen und riet den solcher Art Beglückten, aus ihren Reihen einen würdigeren zum König zu wählen. Er selbst aber nahm nur sein Döschen mit den dienstbaren Funken und machte sich auf die Wanderschaft. Und auf seinen schwarzen, sterngespickten Wegen wandert er noch heute. Früher oder später wird er gewiss auch uns besuchen.